Wie war das für dich? Du warst ja dann mit deinen Kindern, dann ist man ja immer so ein bisschen zwischen den Kulturen, ne? Weil Ja. die Kinder, die müssen sich zurechtfinden in der deutschen Mehrheitsgesellschaft und suchen nach ihrer Identität. Ja. Ich bin nicht eine autoritäre Frau, ne, die Kinder schlagen oder so. Das bin ich nicht. Ich habe immer gelassen, die sollen deren Weg alleine suchen. So. Ich bin so frei. Ne? Und die Beziehungen sind nicht so fluid, so jeder macht seine Sachen. Ja. Ne? Weil es gibt so viel Missverständnis. Ne? Und ja, Schön, das zusammen. irgendwann. Aber muss man Zeit lassen, damit die Leute auch vorwärts kommen. Na? Also ich habe eine Weltanschauung, wo ich sage, die Leute sollen, auch meine eigenen Kinder, sie sollen deren Weg suchen und machen, experimentieren. Na? Ich bin nicht eine Person, die sagt, nee, das nicht, das ist schlecht, das ist. Nein, ich sage, mach, wie du fühlst. Mach. Und irgendwann, wir werden sprechen. Auch wenn wir heute nicht uns verstehen, weil der Vater ist einer, der immer, er möchte die Kinder auf seine Seite haben. Der Vater ist ein Deutscher? Nein, ist einer, ist. Es lebt in Kongo. Ja. Er versucht immer Kontrolle zu haben. Obwohl die Kinder, ich nenne die nicht mehr Kinder, ich nenne die Eltern. Ich nenne die nicht mehr Kinder, ich nenne die sind schon selber Eltern. Und die sind schon erwachsen. Und ich sehe die nicht mehr als Kinder. Und meine Theorie ist ja, die sind selber Eltern. Wir sollen auf gleichem Niveau uns gegenseitig gucken. Ne? Und der Vater ist derjenige, der Vater geblieben ist. Ich bin nicht mehr Mutter, ich bin Clarisse. Und der Vater ist Vater geblieben. Er möchte Papa genannt werden und so. Papa soll immer bestimmen, auch wenn Kinder nicht mehr Kinder sind. Die sind schon Eltern. Und er versucht, die dann auf seine Seite zu ziehen, obwohl ich die Sachen gar nicht so sehe. Ich lasse die frei. Warum willst du die immer so? Ja, das ist solche Sachen, die ich nicht klar damit komme. Und dann, ich habe auch losgelassen, ich habe gelernt, loszulassen. Meine Tochter hatte zwei Kinder. Die erste Tochter hat zwei Kinder, der Sohn hat aber zwei Kinder. Die andere Tochter hat keine Kinder, die ist Künstlerin. Aber jeder macht seine Sachen, weil Claudia, ich sage immer, Deutschland ist für mich eine Chance. Warum? Weil die Gesellschaft, wie die Gesellschaft ist, das System hier ist, du hast die Möglichkeiten zu wachsen, weil du kannst Projekte machen. Du kannst selbstständiger sein. Du bist frei. Aber warum nutzt du die Chance nicht? Also, wenn du Probleme hast, kannst du zur Administration gehen und deine Probleme regeln und so weiter und so fort. Du sollst das nur verstehen. Wie funktioniert das System hier? Na? Wir sind nicht in Afrika, aber ich glaube, das Problem ist ja, die Leute sind noch nicht angekommen. Die sind noch nicht angekommen, wo die sind. Das ist das Problem. Wir sind in einer Gesellschaft von Migranten. Wir sind leider noch nicht angekommen. Gekommen, nein. Wir sind zwar Deutsche, aber sind noch nicht angekommen. Und deswegen, die haben Schwierigkeiten, hier zum Beispiel deren Platz zu suchen, weil die denken, eine Person soll die lieben und so weiter. Ja, du bist schön. Oder die haben einen Mangel. Also für mich, du hast alles in dir selbst. Egal, wo du bist, es gibt immer Leute, die böse sind. Egal, wo du bist. Also für mich, ich habe gesagt, meine Kinder sind schon groß, ab 18 Jahre, das ist die Gesetze hier. Ich lebe nicht mit Gesetze, afrikanische Gesetze, ich lebe mit Gesetz, deutsche Gesetze. Also was sagt die deutsche Gesetz? Die deutsche Gesetze sagen so, so, so, so und ich praktiziere diese Gesetze und jetzt habe ich meine Ruhe. Die Kinder, die nicht mehr Kinder sind für mich, die sind schon Eltern, die sollen deren Weg gehen. Ich bin da als Mama oder Mutter, wenn die Fragen haben, die können kommen. Ich habe kein Problem damit. Aber wenn die Probleme mit der Gesellschaft haben, das ist nicht meine Sache. Das ist nicht mein Problem, weil ich bin offen. Auch als sie in der Schule waren oder so, als sie klein und Kinder waren. Mhm. Ich glaube, die große Herausforderung von schwarzen Müttern auch hier in Deutschland ist, dass sie dann wie soll man das beschreiben? Sie leiden mit ihren Kindern, weil die Kinder vielleicht diskriminiert werden. Ja, klar, aber ich. Oder so. Und dann versuchen sie zu vermitteln. Ne? Das ist eine große Herausforderung. Claudia, ich habe die Welt immer anders gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie die Leute mich gucken oder wie die Leute über mich reden. Das interessiert mich nicht, weil ich sage immer. Ich bin nicht, was die Leute sagen. Ich bin das nicht. Ich habe doch nicht die Fähigkeiten zu sagen, Claudia, hör auf zu sehen, was du siehst. Ich habe diese Fähigkeiten nicht. Ich kann dich nicht sagen, du sollst wie mich sehen. Nein, ich bin nicht verantwortlich, was du denkst. Interessiert mich nicht. Du kannst denken, was du willst. Was mich interessiert, ist, was ich denke. Über mich selbst. Das ist das, Claudia. Was denkst du über Clarisse? Clarisse, was denkst du über Clarisse? Das ist das, was wichtig für mich ist. Weil die Leute, die werden immer etwas negativ sehen, egal was du machst. Also ich habe keine Zeit, mich da zu quälen, mit was die anderen denken über mich. Das, so weit verstehe ich das sehr gut, Clarisse. Aber wenn Kinder dazu kommen, ja, wenn, dann wird die Sache komplexer. Genau, eben, das ist ja das. Und das ist, was ich auch erlebt habe, weil die noch nicht klar gekommen sind. Alles, was die in der Schule an Probleme bekommen hat, das quält die. Die sind noch nicht weit. Das quält. Und die denken, ich kann das verhindern oder so. Ich kann das nicht verhindern. Ich kann das nicht verhindern, aber die sollen das nicht auf mich tun. Ich habe die Gesellschaft nicht getan. Das heißt, ich bin eine Person, wo ich sage, in Deutschland das System ist so gemacht, wenn du Probleme hast, kannst du auch zu Psychologe gehen, zu Psychiatre oder Psychologe gehen und Psychologe gehen. Mhm. Aber ich bin auch da, ich kann auch helfen, begleiten, kann ich. Hast du mit deinen Kindern über solche Dinge zum Beispiel geredet? Ja, weil ich bin eine Person, die über alles redet. Genau. Verstehst du? Weil das hast du selber als Ermächtigung erfahren. Genau. Na? Ich bin wirklich bereit, über Sachen zu erzählen. Aber die Blockade ist bei dieser Person selbst. Ne? Mhm. Die Ängste, die Blockade, die haben diese Blockade selbst. Mhm. Naja, aber bei den Kindern muss man dann eben immer ein bisschen helfen, dass sie diese Blockaden überwinden können. Diese Kinder sind nicht mehr Kinder, sie sind schon älter. Aber irgendwann waren sie Kinder und brauchten diese Brücken, die man ihnen baut, dass sie Wege finden. Ja, ich war auch da. Ich habe auch, was ich gesehen habe, was ich machen konnte, habe ich gemacht. Aber ich bin auch bereit zu sagen, Entschuldigung, damals habe ich die Sachen nicht so verstanden, Claudia, ich entschuldige mich. Ich habe diese Fähigkeiten zu sehen, was ich falsch gemacht habe und mich zu entschuldigen. Ja, das habe ich auch gemacht zu meiner Schwester, Geschwister, ich weiß nicht. Damals habe ich die Sachen nicht so verstanden, aber jetzt, ich glaube, ist noch nicht zu spät, Entschuldigung zu sagen. Das mache ich auch. Aber ob die auch diese Kraft haben, sich zu entschuldigen, ich weiß es nicht. Aber ich mache das. Doch. Ich sage nicht, ich bin perfekt. Alles, was ich gemacht habe, ist so und bleibt so. Nein. Ich, wie sagt man? Retrospektion.